Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Liebe, Frieden, Sympathie. Love and Peace and Sympathy. Surrounding your visual, so typical of life to slap me to humiliate. Left irate, I rely only on my hidden traits to stay the tide. All is mine to lose in my mind, although I've already lost all. I am appalled by these very friendly sights. I remain polite in proper society. They view me as the sewer. My yesterdays don't matter now. They're gone. The careless expression left my wrist torn. Yesterdays don't matter now, you're gone. Shattered glass or empty bottles cut my palms. Saturated thoughts of you weigh so heavy on a mind so weary. Always thought we'd have plenty. Never thought I'd be here now without she who breathes for me. I gasp for that life. Oh, to lay my head on some curves. Upon your symbol, I suppose all things do pass. Wrist raising glass, white light at last gathers at feet caked in earth. My movements submerged by thickness in words. I've laid my head amongst your curves. I've grown too old for your tone of voice to scold. Attempt evils untold. I fold when you laugh again. I smile when I'm dead. My yesterdays no matter now. They're gone. Your careless expression left my wrist torn. Yesterdays don't matter now, you're gone. Static glass and empty bottles cut my palms. of velvet red into that familiar stream of tears. With passion I spit upon that empty face. Were you disgraced when I broke your sacred circle? I must admit I was afraid this world would hurt you. What is it about my vocal pattern which leaves me speaking to suck? Ugly blood pours from a warm heartfelt base. Flowers scattered on a cold stone floor, connect nevermore. I'm torn by my lack of emotions and plenitude of tears. Callous heart hurts none yet weeps. Am I dead, Lord? Am I dead? My yesterdays don't matter now. They're gone. Careless expression left my wrist torn. Yesterday's don't matter now, you're gone. Shattered glass and empty bottles cut my palms. What happened to the times we spent dreaming of days to come? So invincible then, before these times I learned to bleed. All my knees I prayed first, as what we were slipped between my fingers. Those memories still linger. Not idiosyncrasies which leave us ill. I wish to build, yet it seems all I touch dies. Endless drone of sighs to convince this world we exist. Loveless bliss, content just to be spent at night's end. Fish for your reasons in the sea of ignorance. As if in trance to come to an ageless waltz of thought. Why were we brought together only to fall apart? Yesterday's don't matter now. They're gone. Careless expressing left my wrist torn. Yesterday's don't matter now. You're gone. Shattered glass and empty bottles cut my arms. I gaze upon you one final time. I only gaze to truly know what was once mine. I toast with final swig of liquid life. Lay my head amongst familiar curves and forever close my eyes. Liebe, Frieden, Sympathie. Love and Peace and Sympathy. Ein Gemüseladen an einer belebten Straße. Gestern Morgen. Vor dem Schaufenster draußen auf dem Bürgersteig zwei Standtafeln, auf denen die Titelseiten zweier Boulevardzeitungen prangen. Ich erkenne links das Konterfei von Uli Hoeneß. Und nahezu unmittelbar daneben rechts das von Bushido. Zwei Omis stehen unmittelbar vor diesen Tafeln und starren drauf. Der soll ins Gefängnis gehen, sagt eine von ihnen. Als ich das höre, verlangsame ich meinen Gang. Denn die Dame hat klar und deutlich gesagt, der und nicht etwa die. Es soll also nur einer ins Gefängnis und ich möchte natürlich wissen, wer von beiden das nun bitteschön denn sein soll. Die Dame lässt sich nicht lumpen und führt ihren Satz fort. Mit seiner Musik, sagt sie nun. Aha, sie meint also Bushido und nicht den Uli Hoeneß. Bushido also soll mit seiner Musik ins Gefängnis gehen. Wenn es für mich persönlich noch eines Beweises bedurft hätte, hier ist er. Das Land empört sich. Auf der Straße und übrigens auch auf 1live.de, wo sich heute ein geharnischtes Posting in Richtung des Berliner Rappers fand. In dem freilich auch dessen Frau angegangen wird, was meinen persönlichen Geschmack nun nicht so ganz trifft. Wie dem jedoch auch sei. Da ich es seit jeher sowieso eher mit Love and Peace and Sympathy halte, mit Liebe und Frieden und Sympathie also, soll es exakt darum heute gehen. Zumal auch soeben ein Album mit eben diesem Titel erschienen ist. Love and Peace and Sympathy. In der nächsten Woche startet zudem der 1Live-Konzertsommer. Und ich möchte mich auch deshalb in der letzten Ausgabe dieser Sendung vor diesem Break nicht noch auf den Kriegspfad begeben. Friede den Hütten also. Frieden, Sympathie. Love and Peace and Sympathy. Die Musik von Chris Olley und seiner Band 6x7 begegnete mir erstmals irgendwann Ende der 90er Jahre. Punk Floyd hatte die Nottingham Band jemand in den frühen Tagen getauft. Das traf es eigentlich ganz gut. Denn in den bisweilen überlangen Rock-Mantras pendelten nicht selten gerade einmal zwei Akkorde gewissermaßen wie das schwere Pendel einer alten Standuhr hin und her. Diese Kargheit in der Komposition hatte was von Punk. Das ausufernde Wesen dieser Wall of Sound-Inszenierung wiederum erinnerte tatsächlich gelegentlich an Pink Floyd. 6x7 allerdings konnten auch richtig zupacken. Mit kurzen, prägnanten und zudem echt melodischen Rave-Hymnen. Candlelight etwa, der Track aus dem damaligen Debütalbum The Things We Make, begeisterte mich so sehr, dass ich bei gelegentlichen Auftritten in Clubs eine Linie mit elektronischen Titeln kurzerhand unterbrach, um dieses flackernde Biest einfach so in den Ring hineinzuwerfen. eben gehört die Charlatans, nicht die Charlatans, entschuldigt bitte, 6x7 natürlich mit Candlelight. Die Charlatans waren mit in der Verlosung. Und das hier im Hintergrund ist Musik aus dem neuen Album der australischen Underground Lovers. Weekend heißt das und ist musikalisch dem, was 6x7 machen, nicht ganz unähnlich. Wir waren übrigens Nachbarn gewesen. Eine Zeit lang. Chris Olli und meine Wenigkeit. Zwei Straßen, viel später stellten wir das fest, hatten uns gerade einmal voneinander getrennt. Ollis Vater nämlich hatte als Angehöriger der britischen Armee einige Jahre mit der Familie in Dortmund gelebt. Dann war Chris zurück nach Nottingham gegangen und hatte dort mit Freunden die Band gestartet, die sich nach den üblichen Irrungen und Wirrungen zu Beginn dann schließlich 6x7 taufte. Den ersten Auftritt der Band, den ich persönlich sah, erinnere ich noch gut. Der Laden war verdammt gut gefüllt. Die Vorband fiel nicht sonderlich auf. Dann 6x7, mit allen Vorzügen, die so ein Auftritt haben kann. Licht, Sound, alles richtig gut. Dazu gelöste Musiker und überhaupt ein Quartett mit Ausstrahlung. James Flower etwa, der mit seiner Orgel den Band-Sound angenehm verstärkte, ohne sich auch nur einmal in solistischen Eskapaden zu verlieren, erinnerte mich rein optisch sehr stark an einen Talkmaster, der zu jener Zeit im deutschen TV durchaus von sich reden machte und am Beginn einer echten Karriere schien. Thomas Koschwitz. Solche Ähnlichkeiten, seien sie nun tatsächlich oder aber eingebildet, können für die eigene Wahrnehmung von echter Bedeutung sein an einem solchen Abend. Man gruft sich in einen solchen Auftritt als Zuschauer mehr und mehr hinein und ist irgendwann tatsächlich der Ansicht, der Typ an den Keyboards da sei eben dieser Talkmaster. Am Ende gibt das einem solchen eh schon grandiosen Auftritt eine kleine Prise von zusätzlicher Komik, von Humor, wofür die Band selber rein gar nichts kann. So oder so, mein persönliches Bild von 6x7 an diesem Abend, Ende der 90er Jahre, war dermaßen rund und perfekt, dass ich fest daran glaubte, diese Band würde schon bald voll durchstarten können. Hurricane Festival, Samstagabend, Mainstage, 20 Uhr. Irgendetwas in dieser Art, mindestens. Liebe, Frieden, Sympathie. Love and Peace and Sympathy. Hurricane Festival Samstag am Mainstage, 20 Uhr. Irgendetwas in dieser Art, mindestens. Einmal mehr allerdings kam es ganz anders. Ich sah 6x7 ein weiteres Mal. Diesmal spielte die Gruppe im Vorprogramm von Placebo. Deren Kopf Brian Molko hatte wohl nicht gerade die beste Laune mitgebracht. Jemand steckte mir jedenfalls. Es habe bereits nachmittags ein Riesentohuwabohu um die Duschen gegeben, deren Wasser angeblich nicht heiß genug gewesen sei. Man glaubt ja oft gar nicht, welch eminent wichtige Rolle solcherlei vermeintliche Randaspekte für Musiker oft spielen. Und vergessen ist mir eine Begegnung mit der New Yorker Punk-Ikone Johnny Thunders, mit dem ich mich nachmittags einmal für etwa eine halbe Minute ganz allein in einem Lastenaufzug wiedergefunden hatte. Wir fuhren nach oben in den betreffenden Live-Club, starrten uns an, unentwegt. Seine Augen lagen absolut unbeweglich tief in ihren Höhlen. So tief, dass ich vermutlich allein deshalb diese flüchtige Begegnung nie habe vergessen können. Abends dann die Show. Doch Johnny Thunders war nicht im Haus. Jemand brüllte hinter der Bühne, er stecke in seinem Hotelzimmer, habe sich in der Dusche eingeschlossen, schiebe Paranoia und wolle sich womöglich umbringen. 3 oder 4 Leute fuhren rüber ins Hotel und müssen dort wohl mit Engelszungen eine gute halbe Stunde lang auf ihn eingeredet haben, bis sie ihn dann splitternackt und zitternd aus der Dusche holen konnten. So zumindest war es mir anschließend erzählt worden. Der Rock'n'Roll und die Duschen, wenn die doch bloß reden könnten. We'll be right back. Ich möchte die Musik heute, wie ich das sonst auch tue, nicht immer zwangsläufig an das koppeln, was ich hier textlich gerade versuche rüberzubringen. Das wäre mir unterm Strich vielleicht dann doch ein bisschen zu eindimensional. Wir haben gerade, das kann man großartig finden, dieses Album, wenn man so easygoing-mäßig gerade unterwegs ist, das neue Album des dänischen Duos Laid Back gehört. Ich persönlich finde das überragend. Titeltrack vom neuen Album Optimistic Music. Zurück zu 6x7, ihr Auftritt im Vorprogramm von Placebo. Verhalte ohne jedes Echo an Farblosigkeit war das, was die Band ablieferte, kaum zu überbieten. Schuld daran trug natürlich in erheblichem Maß der Frontmann Chris Olli. Eigentlich das, was man gemeinhin schon mal einen Schrank nennt. Groß, nicht übermäßig breit, zwar aber insgesamt schon eine imposante Erscheinung. Erstmals konnte ich beobachten, wie er nach dem Ende eines Songs und bestenfalls spärlich einsetzendem Applaus regelrecht innerlich zusammenzubrechen schien. Ihm gelangen im Folgenden kaum noch halbwegs gelungene Ansagen, die er übrigens auch spielend in deutscher Sprache hätte vortragen können. Stattdessen Genuschel und unschlüssig wirkendes Spiel an und auf seiner Gitarre, Feedbacks, Soundbollern aus dem Amp und so weiter. Dazu oft ellenlange Pausen, in denen sich rein gar nichts tat zwischen den Songs. Sich wegdrehen schließlich vom Publikum. Ich habe das deshalb so gut in Erinnerung, weil es mir irgendwie wehtat, das mit anschauen zu müssen. Und es kam ja noch schlimmer. In Bielefeld spielte die Band vor der International Noise Conspiracy aus Schweden. Wieder war der Laden dort, was auch sonst, gerappelt voll. Und Chris Olli versagte erneut, trat nach meiner Erinnerung vor seinen Verstärker und wusste mit der ganzen Situation offensichtlich nicht richtig umzugehen. Viele Bands bewahren ein Mindestmaß an Coolness, ziehen das Ding durch, wenn sie merken, dass nicht sonderlich viel geht an einem solchen Abend. Aber bei Chris Olli hatte ich wie schon einmal zuvor das Gefühl, er würde regelrecht zusammenbrechen. Ich muss gestehen, mir imponierte das irgendwie auch, so in aller Öffentlichkeit zu losen. Das hatte was. Ich fand das mutig, auch, ich wiederhole mich, wenn es mir auf eine gewisse Art und Weise regelrecht selber wehtat. You all around me, envelop me in sound, smother me, pummel me, cover me, humble me. The silence with noise, with your song and your voice, I adore you as before. Your echo or your encore, I adore you as before. Your echo or your encore, I adore you as before. Your echo or your inside you, where every whisper is death, inside your echo chamber, surrender to the breath. Wrap yourself around me, play me just one more. I adore you as before. Your echo or your encore. on the barn's red roof. And as the shepherd sang, the skylight got battered above us as proof. Then I sang the shepherd's song, and the rain still didn't stop. It only keeps us guessing, mussing, messing, fussing till you drop and you go. You're a ghost. And everything I sing here is set in stone. Set here is set in stone. I adore you as before. You're a echo or your encore. I adore you as before. You're a echo or your encore. I adore you as before. You're wild, I am gone, my hands to shoulders gone, but the Gerade gehört Julia Holter, davor Eleanor Friedberger. Liebe, Frieden, Sympathie, Love and Peace and Sympathy. Irgendwann, bei einer Gelegenheit, schob uns irgendjemand mal zusammen. Chris Olli, Kopf der Band 6x7 und ich. Wir gaben uns die Hand und stellten nach einer Weile fest, wir waren mal so etwas wie Nachbarn gewesen. Chris hatte gerade, wie er mir zuflüsterte, dicke Produzenten an der Hand und schwor Stein und Bein, es würde noch einmal richtig nach vorne gehen. Nach meiner Erinnerung fiel dabei der Name von Richard Fearless, Kopf des britischen Psychedelic-Elektro-Outfits Death in Vegas. Von dieser beabsichtigten Zusammenarbeit allerdings hörte ich nie wieder. Und überhaupt, irgendwann, so schien es mir, kam rein gar nichts mehr. Bis jetzt. 6x7 haben sich erneut zusammengefunden. Auf aktuellen Bandfotos erkenne ich auch den alten Keyboarder wieder, James Flower. Die Drums spielt der ehemalige Placebo-Schlagzeuger Steve Hewitt. Love and Peace and Sympathy, so heißt das neue Album. Ich mag es von der ersten bis zur letzten Sekunde. Aber es passt vermutlich nicht in diese Zeit. Kein Thema für die Mainstage Hurricane Festival Samstagabend 20 Uhr oder für die Charts. Die Hasencharts, wie ich sie gerne auch schon einmal für mich nenne. Es ist Rock. Punk Floyd, wie es mal jemand umschrieb, diese Formel gilt irgendwie nach wie vor. Das Pendel zwischen oft nach wie vor nicht mehr als zwei Akkorden schlägt beschaulich diesmal ruhig und scheinbar vollkommen unbeeindruckt von dem, was derzeit wirklich geht. Immerhin, der britische Guardian vergibt 4 von 5 Punkten für das Werk. Es ist ja auch gut, richtig gut, aber eben nichts für die Charts, diese Hasencharts. Schauen wir doch mal rein, was dort gerade geht und sehen Frieda Gold. Links und rechts daneben auf den vorderen Positionen nahezu ausschließlich deutsche Rapmusik. MC Fitti, Genetic, RAF 3.0 und Cro. Bald womöglich auch noch Muso, dessen Album Stracciatella Now mich von der textlichen Seite her ein wenig enttäuscht. Selbstzerfleischung, Anklagen in Richtung eines fiktionalen Gegenüber, die aus meiner Sicht ins arg Verschwommene rutschen, ein insgesamt etwas freudloser Ton der Marke »Du hast Jesus an das Kreuz geschlagen«. Einige werden diesen Song der Formation »Das Auge Gottes« womöglich noch erinnern. Mir kam er beim Hören des Muso-Albums urplötzlich in den Sinn, den ich vermutlich einmal zu oft gehört habe. Damals, zumindest ging die Band »Das Auge Gottes« mir irgendwann einfach nur noch auf den Nerven. Bevor sie sich dann auch auflöste, 1998. Etwa zu der Zeit also, als das losging mit 6x7, von dem ich hoffe, dass es irgendwie immer weitergehen wird. Egal, ob es nun passt oder ob es gerade nicht wirklich passt. Love and Peace and Sympathy. Das jedenfalls wünsche ich euch. Und auch dies. Gute Nacht. Hier sind noch einmal 6x7 mit dem neuen Album. Money is for people.